Also, dann würde ich sagen, dann fangen wir mal an. Oh, ich bin der Christian von der Linksjugend Solid Gießen und ich begrüße euch alle zu unserem ersten Teil unserer Einführungsreihe in den Marxismus. Das ist Hans Gerd von der Gruppe der Funken Marxistische Linke, das ist die deutsche Sektion der internationalen marxistischen Tendenz und ich gebe ihm halt mein Wort an ihn weiter. Okay, also danke für die Einladung. Ich habe jetzt nicht vor, stundenlange Referate zu halten, sondern würde auch gern ein bisschen mit euch diskutieren. Also wir wollen Einführung in Marxismus heute machen. Erstmal Frage an euch, was stellt ihr euch unter Marxismus vor oder mit was für Erwartungen seid ihr heute gekommen? Machen wir es mit Handmeldung oder? Mach einfach so spontan, wir sind dann jetzt nicht in Massen. Das okay, also ich stelle mir jetzt primär, so wie ich das mir denke, den dialektischen Materialismus vor. Ja. Und den dann Kommunismus. Und erwarte halt mehr einen philosophischen Diskurs als einen ökonomischen. Wer noch? Ja, also ich habe schon eine gewisse marxistische Vorbildung, deswegen freue ich mich auch darauf, nochmal so eine Einführung und eine grundlegende, also so Grundlagen nochmal neu zu legen. Ich glaube, das kann man immer wieder gebrauchen, auch wenn man sich davon ein bisschen besser auskennt. Ich stelle mir da halt eine allgemeine Weltanschauung wieder, die die Welt erklärt und die unsere Praxis ergibt. Wer noch? Bitte. Ja, also ich habe noch keine Vorbildung, was das angeht. Klar, man hört immer so Sachen, sei es jetzt aus Geschichtsunterricht in der Schule oder dass man sowas mitkriegt. Aber ich habe mich jetzt noch nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Deswegen finde ich es einfach mal spannend, da überhaupt einen Überblick einzunehmen zu bekommen. Okay. Gut. Also im Prinzip wollte ich vielleicht ein paar allgemeine, kurze Bemerkungen voranstellen. Also einmal, da gibt es so ein schönes Zitat von Friedrich Engels, der war ja der Gefährte von Karl Marx, derjenige, der nach dem Tod von Karl Marx die Arbeit am wissenschaftlichen Sozialismus weitergeführt hat bis zu seinem Tod 1895. Und Engels hat mal festgestellt in seinen älteren Jahren, dass die Arbeiterbewegung grundsätzlich nach drei Seiten hin einen Kampf führen muss. Wir sind ja hier auch im DGB-Haus und verstehen uns ja auch als Teil der Arbeiterbewegung. Nämlich, er sagte, nach der theoretischen, der politischen und der praktisch-ökonomischen Seite im Einklang und planmäßig und Zusammenhang. Also Engels sagt, die Arbeiterbewegung muss nicht nur einen ökonomischen Kampf führen. Ökonomischer Kampf ist wichtig, beispielsweise Kampf für bessere Löhne, Kampf für bessere Arbeitsbedingungen. Ein politischer Kampf ist wichtig, um seine politischen Forderungen durchzusetzen. Aber die dritte Säule, die ist mindestens so wichtig, nämlich so der theoretische, der ideologische Kampf. Und genau hier haben wir ja auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten festgestellt, dass der ideologische und theoretische Kampf etwas zu kurz gekommen ist. Das merkt man daran, dass in den letzten Jahrzehnten mehr denn je eine richtige ideologische Offensive war und dass so von bürgerlicher Seite her praktisch gesagt wurde, der Marxismus ist absolut veraltet, ist die Ideologie aus der Mottenkiste des vorvorletzten Jahrhunderts und so. Aber all denjenigen, die sagen, der Marxismus ist was von vorgestern, denen stelle ich immer wieder die Frage, zeig mir mal ein aktuelleres politisches Dokument aus der Mitte des vorvorletzten Jahrhunderts als das Kommunistische Manifest. Einige von euch vielleicht schon gelesen, das Manifest der Kommunistischen Partei, geschrieben von Marx und Engels im Auftrag des Bundes der Kommunisten im Jahre 1848. Das ist jetzt nicht heute das Thema. Wir haben aber hier auch ein paar Exemplare mit, könnt ihr erwerben. Wenn ihr es noch nicht habt, könnt ihr es auch im Internet sehen, aber es ist immer gut, wenn man ein Büchlein hat. Also, was ist Kommunistische Manifest? Wenn man denkt, 1848, da war hier noch ein Agrarland, da war hier noch Kleinstaaterei, aber was das Kommunistische Manifest an grundlegenden Ideen bringt, ist wirklich phänomenal. Das waren damals teilweise eine Beschreibung der Situation, aber auch eine Zukunftsvision der Entwicklung des Kapitalismus. Beispielsweise, da steht drin, die Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen. absolut richtig, heute mehr denn je. Alle diejenigen, die sagen, ihr habt vergessen, wir haben eine Globalisierung, denen sage ich nur, lest mal nach im Kommunistischen Manifest von 1848, die Globalisierung des Kapitalismus wird da wunderbar beschrieben. Die Konzentration des Kapital, praktisch, dass wir heute wenige hundert Monopole, große Konzerne, Banken haben, die Weltwirtschaft beherrschen. Das wird alles im Kommunistischen Manifest beschrieben. Und letzten Endes aber auch die, nicht nur die arbeitende Klasse passiv als Material zur Ausbeutung sich darstellt für das Kapital, sondern auch, wie sie gezwungen ist, sich zu organisieren. Das war praktisch damals ein hervorragendes Dokument. Also es gibt viele Schriften aus der Zeit, die auch Zustände beschrieben haben, aber was Weitsicht und Klarheit betrifft, sticht dieses Kommunistische Manifest hervor. Und das war praktisch, sagen wir, das erste markante Dokument des Marxismus. Marxismus ist vielleicht ein anderer Begriff für wissenschaftlicher Sozialismus. Denn Marxismus, Sozialismus soll ja nicht nur ein schöner Traum sein, dass man jetzt irgendwie sich ausdenkt, wie eine Gesellschaft schön sein kann und sonntags das dann irgendwie am grünen Tisch sich ausmalt, sondern Marxismus leitet ja im Grunde die Notwendigkeit des Sozialismus ab aus der Krisenhaftigkeit des Kapitalismus und daraus, dass dann der Kapitalismus ein Proletariat schafft und das Proletariat ausgebeutet wird und gezwungen wird, kollektives Bewusstsein zu entwickeln. Letzten Endes aber ist der Marxismus auch keine Religion, wie immer viele sagen, keine Heilslehre, die mit der Präzision einer Schweizer Uhr sagt, dann und dann wird irgendwas eintreten, sondern ist eine lebendige Wissenschaft, ist eine Methode. Das, denke ich, muss man immer wieder vorab sagen. Das ist kein Religionsersatz. So, und jedenfalls das, denke ich, ist wichtig. Es gibt viele, wir kennen viele Leute, die sind sehr aktiv, die setzen sich wunderbar ein für ihre Kollegen, die setzen sich kommunal ein für jetzt bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen. Alles wichtig, aber wenn man längerfristig hier am Ball bleiben will und politischen Kampf führen will, braucht man auch eine Ideologie, braucht man eine Theorie. Theorie ist nicht irgendein Hirngespinst, sondern Theorie ist für uns verallgemeinerte Praxis. Und so, das war jetzt vielleicht so eine kurze Vorbemerkung. Um mal, heute ist ja das Thema dieser Serie Einführung in den dialektischen Materialismus, heißt also Einführung in die Philosophie des Marxismus, des wissenschaftlichen Sozialismus. Und jetzt ist vielleicht die erste Frage, was ist überhaupt Philosophie? Und da jetzt viele Menschen sagen, das ist mir zu schwer, das ist mir zu hoch und so, das sollen, sagen wir, nur diejenigen, die jetzt einen Doktor der Philosophie haben, die können vielleicht darüber sprechen. Aber es ist eigentlich nichts Schweres oder es ist unsere Aufgabe, allen Menschen, jungen Menschen und auch Menschen ohne Abituren, ohne akademische Vorbildung, einfach klarzumachen, das sind Grundideen, das sind Methoden, Werkzeugkasten und Rüstzeug, um die Gesellschaft zu verstehen und letzten Endes auch, um die Gesellschaft zu verändern. Und ich will jetzt heute einfach nur mal ein paar Grundbegriffe nennen und die können wir dann auch zusammen diskutieren. Also wichtig ist, wer die Gesellschaft verändern will, braucht nicht nur einen guten Willen, sondern eben, wie ich schon sagte, Theorie, Werkzeug, Philosophie. Die Menschen entwickeln eine Philosophie, das heißt, die Menschen haben von seit Beginn der Menschheitsgeschichte sich die Welt angesehen und daraus dann irgendwie Schlussfolgerungen gezogen, irgendwie Ableitungen und sich daraus dann ihre Gedanken zurechtgezimmert, aus der Beobachtung der Natur und daraus natürlich dann auch praktische Schlussfolgerungen gezogen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, lass mich in Ruhe mit deiner Philosophie, ich bin Pragmatiker, ich habe genug Stress, ich habe noch keine Zeit für deine Philosophie, ich brauche keine Philosophie. Ich komme ohne Theorie klar, mir reicht der gesunde Menschenverstand. Das hört man oft so von Leuten, mit denen man im Alltag zu tun hat, hört man oft sagen. Aber all diejenigen, die sagen, ich brauche keine Philosophie, ich brauche keine Ideologie, die akzeptieren stillschweigend doch eine Ideologie, nämlich die Ideologie der Herrschenden. Also ein zentraler Satz von Marx und Engels war, die herrschenden Ideen einer Gesellschaft sind die Ideen der herrschenden Klasse. Das ist selbstverständlich. Jede Klasse, wir reden hier von der Kapitalistenklasse, die, dieses Land und die Europa und die Welt weitgehend beherrscht. Das ist eine Klasse, die natürlich ihre eigenen Interessen hat, ihre Herrschaft, ihren Macht, ihren Besitz, ihre Privilegien, ihren Besitz an Produktionsmitteln, an großem Kapitalvermögen zu halten und zu verteidigen. Und das macht die herrschende Klasse natürlich mit verschiedenen Mitteln. Also ein Instrument, um die Interessen der herrschenden Klasse zu verteidigen, ist zum Beispiel der Staat. Staat ist nicht irgendwas Neutrales, was uns dienen soll, sondern letzten Endes ist der Staat auch ein Instrument, also aus Sicht des Marxismus, der Staat letzten Endes ein Instrument, ein Zwangsinstrument, eine Formation bewaffneter Menschen, um die herrschende Klasse zu verteidigen, um die arbeitende, die unterdrückte Klasse klein zu halten. Letzten Endes, wenn man es jetzt mal so fokussiert und konzentriert auf die wesentliche Funktion des Staats. Aber es gibt auch andere Mittel, um die Herrschaft aufrechtzuerhalten. Es gibt ja immer Mittel von Zuckerbrot und Peitsche. Und ein anderes Mittel ist die Ideologie und die Philosophie. Das heißt, die Ideen der Herrschenden, die bekommen wir ständig vermittelt. Im Alltag, in der Schule, in der Kirche und in Medien aller Art, auch im Internet und so weiter. Das heißt, die meisten Leute werden schon praktisch vollgedröhnt mit bürgerlicher Ideologie, die letzten Endes darauf hinausläuft, dass es sagt, die Gesellschaft zu verändern klappt eh nicht, aus allerlei Gründen, die da immer herangeführt werden, lass die Finger davon, akzeptiere die Zustände, wie sie sind und mach vielleicht ein bisschen so kleine Verbesserungen. Das kannst du ja machen, wenn das System das hergibt, aber heutzutage sind wir ja damit konfrontiert, das heißt, wir können auch keine kleinen Verbesserungen mehr machen, weil die Sachzwänge so stark sind, die Sachzwänge der Globalisierung, die Sachzwänge der Marktwirtschaft, des Kapitalismus, der Konkurrenz und so weiter. Also die Ideen der Herrschenden, die wirken auf uns ein, die wirken auch praktisch in der Arbeiterbewegung auf uns ein. Also ich habe heute gerade ein Telefonat geführt mit einem Vertreter einer Gewerkschaft, der gesagt hat, ja, der private Investor hat gesagt, die Arbeiter sind haben zu hohen Krankenstand, also derjenige, der zu oft krank ist, kriegt die Prämie gestrichen. Solche Dinge laufen ab und dann hat praktisch selbst sein Gewerkschaftssekretär diesen Sachzwang des kapitalistischen Investors verinnerlicht. So läuft es auch, also dass man eben die Zwänge, die die Herrschenden vorgeben, akzeptiert. Und das ist die herrschende Ideologie. Und dem muss man sich bewusst entgegenstellen. Also wir brauchen, wenn wir die Gesellschaft verändern wollen, brauchen wir eine bewusste sozialistische Ideologie, eine Philosophie. Und jetzt ist das Schlagwort dialektischer Materialismus. Also jetzt kommen wir vielleicht mal auf diese Begriffe zu sprechen, zu kurz und knapp. Also Materialismus, es gibt den Begriff, das Gegensatzpaar Materialismus und Idealismus. Jetzt so wie wir gelernt haben, Materialismus und Idealismus, hat man uns oft oder vielfach euch vielleicht auch so eingeredet, Idealismus ist was Gutes, aber Materialismus ist was Schlechtes. Also man hat landläufig Idealismus gleichgesetzt mit jemand, der für Ideale kämpft, der uneigennützig für seine Mitmenschen sich einsetzt, so opferbereit, der ist ein Idealist. Also nach dem Motto, du bist ein Idealist oder wenn du 30 bist und immer noch ein Idealist, dann ist an dir irgendwas faul oder sonst was. Ihr kennt ja die Sprüche, Idealismus nur hingabevoll und sowas. Und Materialismus wird gleichgesetzt mit Habsucht, mit Gier. Also, dass man nur auf materielle Werte individuell jetzt setzt. Das ist so landläufig, wie die Begriffe verwendet werden. Aber hier im Marxismus hat es eine andere Bedeutung, Materialismus und Idealismus. Wir reden von der Philosophie des dialektischen Materialismus, also Materialismus. Was heißt dann für uns Materialismus? Materialismus bedeutet die Idee, dass der Mensch andersrum gesagt, Idealismus heißt, dass der Mensch und jedes materielle Ding von einem göttlichen Wesen, dem Geist der Idee, geschaffen wurde. Das heißt, zuerst war die Idee, am Anfang war das Wort, wie es in der Bibel auch steht, am Anfang war Gott und der hat die Welt geschaffen, praktisch in 7 Tagen. Das ist so eine Form von idealistischer Weltanschauung. Also letzten Endes alle verschiedenen Denkweisen, Schulen des Idealismus gehen davon aus, zuerst ist irgendeine Art von Idee und die materielle Welt ist nur ein Abklatsch, ein Spiegelbild, ein Ausfluss dieser vorher vorhandenen Idee. Wir als Materialisten sehen das andersrum. Die materialistischen Denker haben stets erklärt, dass die materielle Welt real ist und dass Natur und Materie entscheidend sind, also das Primäre, das Entscheidende, die Basis. Und Verstand und Ideen sind Produkte des Gehirns. Aber damit das Gehirn funktioniert und Ideen produzieren kann, müssen erstmal die materiellen Prozesse im Körper ablaufen. Sonst ist die Idee unvorstellbar. Und müssen uns halt an die Idee gewöhnen, irgendwann sind wir tot und dann hört auch das Denken auf. Und dann wird die Seele halt nicht mehr weiter existieren. Viele trösten sich halt damit, weil sie Angst haben vor dem Tod, dass irgendwann in irgendeiner Weise, dass man weiter existiert in einer anderen Realität. Wir sagen, nee, das Denken, auch unser Denken, stützt sich auf unsere Gehirnfunktion und wenn halt das Leben beendet ist, war es das. Und aber die Materie, die unseren Körper ausmacht, die bildet dann wieder neues Leben quasi. So ist ein ständiger Kreislauf im Leben. Also Denken, Produkt, das heißt, nochmal, Materialismus, die grundlegenden Eckpfeiler. Die materielle Welt, die uns durch unsere Sinne bekannt ist und die von der Wissenschaft erforscht wird, existiert wirklich. Die Entwicklung der Welt ist auf ihre eigenen natürlichen Gesetze zurückzuführen, ohne Zuflucht ins Übernatürliche. B, es gibt nur die eine Welt, die materielle. Das Denken ist Produkt der Materie des Gehirns. Und hier ein Zitat von Engels, bei mir ist umgekehrt das Ideelle nichts anderes als die im Menschenkopf umgesetzte und übersetzte Materie. So, und jetzt hat sich im Lauf der Menschheitsgeschichte Wissenschaft entwickelt, also mit den Klassengesellschaften, Sklavenhaltergesellschaft zum Beispiel, wo dann eine privilegierte Klasse von der notwendigen Arbeit freigestellt werden konnte. Die konnten dann Philosophie, Mathematik, Geometrie und alles Mögliche machen und haben Erkenntnisse praktisch produziert, auf die wir uns heute noch stützen. Bis zur Thales von Milet und die ganzen griechischen Sklavenhalter, auf die sich noch die Geometrie stützt und so. Jetzt sagt man auch Mathematik. Was ist Mathematik? Auch nichts Abstraktes, irgendwie Ausfluss irgendeines Geistes, sondern Mathematik ist auch abgeleitet von der materiellen Realität, ist kein Hirngespinst. Also das fünf Finger an der Hand, das Dezimalsystem, zweimal fünf Finger, Dezimalsystem, auf das praktisch auch die Mathematik, die einfache Mathematik aufgebaut hat. Also im Grund, letzten Endes, alles ist zurückzuführen auf Materie, auf Materialismus. Hier nochmal ein Zitat. Die Materie wirkt auf unsere Sinnesorgane ein, erzeugte Empfindung. Die Empfindung ist abhängig vom Gehirn, von den Nerven, der Netzhaut und so weiter, von der in bestimmter Weise organisierten Materie. Die Existenz der Materie ist von der Empfindung unabhängig. Die Materie ist das Primäre, die Empfindung der Gedanke, das Bewusstsein ist das höchste Produkt der in besonderer Weise organisierten Materie. So, und der Materialismus hat sich aber auch über Jahrhunderte entwickeln müssen und seinen Platz erkämpfen müssen. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendjemand kommt und irgendwie dann den Materialismus gegründet hat, ein Patent angemeldet hat und das war's dann und alle waren dafür, sondern wer, sagen wir, in den letzten Jahrhunderten gab es da die Umwälzung vom Feudalismus zum Kapitalismus. Das nach vorne tretende Bürgertum, was sich immer mehr Platz erkämpft hat, die Bourgeoisie, später Industriebourgeoisie, hat sich natürlich auch gestützt auf die Umwälzungen in der Naturwissenschaft, die es in den letzten Jahrhunderten gab. Also Astronomie, Mechanik, Physik, Anatomie, Physiologie und so weiter, die Naturwissenschaften. Und die kamen in scharfen Konflikt mit den Dogmen der Kirche, vor allem der katholischen Kirche. Das hat gerumst und ihr wisst ja, was dann alles so passiert ist, auch mit den Pionieren, die diese Dogmen in Frage gestellt haben, haben zum Teil auch mit Leben dafür bezahlt. Also bisher, sagt Engels, war die Wissenschaft nur die demütige Magd der Kirche gewesen, der es nicht gestattet war, die durch den Glauben gesetzten Schranken zu überschreiten. Jetzt rebellierte die Wissenschaft gegen die Kirche. Das Bürgertum brauchte die Wissenschaft und machte die Rebellion mit. So hat sich praktisch dann, haben sich verschiedene Schulen des Materialismus entwickelt. Und weil das auch, sagen wir, den materiellen Interessen des aufsteigenden Bürgertums entsprach. Also auch die Anwendung, die konsequente Anwendung der modernen Erkenntnisse der Naturwissenschaft für die Umwälzung der Produktionsverhältnisse und so. Ganz wichtig. Das also so kurz mal der Begriff Materialismus. Und das ist für uns Materialismus auch ganz entscheidend auf Schritt und Tritt, weil alles, jedes Phänomen, was wir beobachten im Alltag, müssen wir auch erst immer wieder daraufhin abläufen, abtasten, durchscannen, ausleuchten, was liegt dem jetzt für materielles Interesse zugrunde. Also jede Idee, jede politische Partei, also jeder, der kommt und irgendwas vertritt, müssen wir immer, wenn uns irgendwas komisch vorkommt, immer zuerst die erste Frage stellen, welche materiellen Interessen stecken dahinter? Welche politische Formation vertritt welche materiellen Interessen von welcher gesellschaftlichen Klasse, Schicht oder Gruppierung oder sonst was? Also letzten Endes immer bei allem immer wieder fragen, was ist das materielle Interesse als Triebfeder dahinter? So, das war der Materialismus. Und Materialismus ist aber alleine noch nicht ausreichend, um die Welt zu verstehen und um die Welt zu verändern, weil es gibt ja auch verschiedene Formen von Materialismus. Ihr habt vielleicht mal in der Schule gehabt, Georg Büchner, so die Dramen von Georg Büchner und so. Ich glaube, der war ja auch in Gießen, so viel ich weiß, Georg Büchner, oder? Hat hier studiert, Medizin studiert, gell? Aus Darmstadt und hat hier studiert, genau. Und der hat ja auch eine Form von, wenn ich mich so erinnern kann, eine Form von Materialismus vertreten, aber mehr so ein starren Materialismus, eben, dass der Mensch im Räderwerk der Geschichte geprägt ist von den beschissenen Zuständen, unter denen er herrscht, und dass er da mürbe gemacht wird und nicht ausbrechen kann. So war die Botschaft, die ich immer so vom Schulunterricht von Georg Büchner so mitgenommen habe. Und der Materialismus soll aber nicht nur predigen, dass die Menschen halt ausgebeutet und niedergedrückt werden im Kapitalismus, sondern wir wollen ja auch mehr. Wir wollen ja, dass die Menschen sich dagegen auflehnen und dass sie sich organisieren, das Gesellschaftssystem im Kapitalismus überwinden. Und jetzt kommt die Frage der Dialektik. Dialektik hat praktisch so einen Begriff aus dem Griechischen. Was ist Dialektik? Was ist dialektisches Denken? Das ist auch eine Methode, die wir kämpfen müssen. Wenn wir kämpfen, in erster Linie um eine Methode, wie wir Sachen analysieren und anwenden. Dialektik, hier eine Definition von Dialektik. Dialektik ist weiter nichts als die Wissenschaft von den allgemeinen Bewegungs- und Entwicklungsgesetzen der Natur, der menschlichen Gesellschaft und des Denkens. Also Stichwort ist Bewegung. Wir haben es mit Bewegung zu tun, nichts Starres. Also wir müssen uns aus dem Kopf schlagen, dass irgendwas starr ist. Dialektik sagt Bewegung, Prozess, ständige Bewegung. Da gibt es von den alten Griechen auch schon hervorragende dialektische Aussagen. Zum Beispiel Platon, Zenon, Aristoteles. 500 vor unserer Zeitrechnung hat Heraklit, ein alter Grieche, festgestellt, die Erkenntnis, dass alles ist und auch nicht ist. Denn alles fließt, alles ist in steter Veränderung, alles ist in stetem Werden und Vergehen begriffen. Also ständig, es ändert sich ständig was. Und ich denke, der Tisch ist stabil und der ist noch 500 Millionen Jahre stabil, der wird auch irgendwann verrotten. Wenn man da die einzelnen Elemente anguckt, die sind nicht stabil, da ist ständig Bewegung drin. So habe ich es jedenfalls im Physikunterricht gelernt, also die Atome und so. Ständig Bewegung, alles bewegt sich. Wir selbst sind auch nicht stetig. Also wenn wir uns in 7 Jahren wieder treffen, dann bin ich ein ganz anderer Mensch, der aus ganz anderen Bestandteilen besteht, habe ich mich rund erneuert quasi. Insofern ständige Bewegung, das muss man sich immer wieder einprägen. Dann gibt es den anderen wunderbaren Satz, man kann nicht zweimal in denselben Fluss hinabsteigen. Also auch der Fluss ist ständig in Bewegung. Ich kann dann am nächsten Tag auch wieder in den Fluss gehen und baden, aber es sind ganz andere Teile, ganz anderes Wasser, was da jetzt fließt. Das heißt, Dialektik heißt, in der Natur verändert sich alles dauernd und die Veränderung vollzieht sich aber auch nicht geradlinig, sondern die Veränderung vollzieht sich in eine Reihe von Widersprüchen. Dann nochmal der Satz, der große Grundgedanke, dass die Welt nicht als ein Komplex von fertigen Dingen zu fassen ist, sondern als ein Komplex von Prozessen, worin die scheinbar stabilen Dinge nicht minder wie ihre Gedankenbilder in unserem Kopf die Begriffe, eine ununterbrochene Veränderung des Werdens und Vergehens durchmachen. Also Vergänglichkeit. Ich meine, der Mensch will ewig sein und früher die Herrscher haben sich einbalsamieren lassen, damit sie nicht vergehen und so, aber wir sind letzten Endes alles vergängliche Kreaturen. Wir sind Teil der Natur, wir stehen nicht über der Natur. Also Vergänglichkeit empfindliche, vergängliche Wesen sind wir letzten Endes als Menschen, das müssen wir halt begreifen. Alles, was wir haben, was scheinbar stabil ist, scheinbar ewig, in Stein gemeißelt und so, kann durch eine kleine Veränderung auch schon wieder total also vergänglich und hinfällig werden. Also, dass man nicht an irgendwie fixen Kategorien festhält, dass man sich das auch im Kopf einprägt. Alles kann praktisch, alles verändert, kann sich sehr schnell verändern. So, und die Dialektik betrachtet praktisch alles als Prozess. Das ist auch so ein Schlüsselwort, Prozessentwicklung. Dialektik geht nicht von isolierten Ideen aus, sondern von Gesetzmäßigkeiten, nicht nur vom Besonderen, sondern vom Allgemeinen. Die Dialektik, also man kann den Vergleich heranziehen. Man kann, wenn man zum Beispiel ins Kino geht, sieht man beim Schaukasten, sind schöne Bilder und die sollen einen dazu animieren, in den Film reinzugehen. Also bestimmte Bilder, die auch so ausgewählt sind, das besonders lockt, wenn man dann in den Film geht, sieht man, dass sie vielleicht gar nicht repräsentativ sind für den Film. Also der Unterschied zwischen Fotografie und Film. Die Dialektiker betrachten nicht nur einzelne Schnappschüsse. Schnappschüsse sind wichtig, Momentaufnahmen sind wichtig, aber für uns geht es darum, alles zu begreifen, woher es kommt und wohin es geht, also den Prozess, fortlaufenden Prozess. Und uns nicht nur von einzelnen momentanen Eindrücken blenden zu lassen. Das ist insofern wichtig, weil wir oft mal mit Dingen jetzt schockiert konfrontiert sind, die schockierend sind. Der Wahlerfolg der AfD und so. Und dann sagt man, hoppla, scheiße, bald haben die totale Macht. Aber wenn man dann genau guckt, wie morsch das Ding ist, weiß man auch, es wird nicht so einfach sein wie 1933. Also, aber wenn man nur Momentaufnahme sieht, könnte man verzweifeln, wenn man nicht ein bisschen dialektisch denkt und die Prozesse und so alles betrachtet. Also, das heißt, was sind dann noch so Merkmale Dialektik? Also Dialektik und formale Logik kann man vergleichen mit höheren, einfacher Mathematik. Also zum Beispiel, da gibt es hier so ein Zitat, dass also man sagt A gleich A. Sagt jeder, ja klar, A ist gleich A. Aber das kann man auch hinterfragen, ob A wirklich gleich A ist. Also wenn man zum Beispiel hier ausdruckt A gleich A und dann die Buchstaben näher betrachtet mit der Lupe, sieht man, die gleichen sich nicht haargenau. Also A ist nicht unbedingt gleich A. A ist gleich A und A kann auch ungleich A sein. Das will ich damit sagen. Also, dass man, da geht zum Beispiel hier auch einen anderen Vergleich, also was heißt A ist nicht gleich A. Ein Pfund Zucker ist nicht unbedingt ein Pfund Zucker. Ein Pfund Zucker kann auch im Einfluss von Wasser oder anderen Elementen kommen und dadurch also als Zucker unbrauchbar werden. Dann ist ein Pfund Zucker nicht mehr ein Pfund Zucker. Und so weiter. Das können wir auch auf andere Dinge anwenden. Dann ist die Frage, was sind die Gesetze der Dialektik? Also, weil Dialektik ist so, das klingt so hochtrabend und so. Aber im Grunde, alle Menschen, die im praktischen Leben stehen, sind Dialektiker. Ich merke das immer wieder, also entweder jetzt ein Mensch, der ein Auto repariert oder ein Arzt oder jeder Mensch, der irgendwo was gelernt hat und was anwendet im Beruf, wendet die Gesetze der Dialektik an, ohne zu wissen, dass er oder sie Dialektiker ist. Das finde ich immer so verblüffend. Also, es gibt so grundlegende Gesetze der Dialektik, die einem dann eigentlich so, ja, wenn man sich das angewöhnt, in Fleisch und Blut übergehen sollten. Das eine ist das Gesetz vom Umschlagen quantitativer in qualitative Veränderungen. Das andere ist das Gesetz von Einheit und Kampf der Gegensätze. Und das dritte ist das Gesetz der Negation. Also erstmal die Frage, Umschlagen von quantitativen in qualitativen Veränderungen. Also, da gibt es hier auch mal ein Zitat. Bei aller Allmählichkeit bleibt der Übergang von einer Bewegungsform zur anderen immer ein Sprung, eine entscheidende Wendung. Also es vollziehen sich Sprünge. Die menschliche Seele, die menschliche Psyche will vielleicht keine Sprünge, weil man will das Leben gemächlich und planbar. Man will nicht, dass irgendwelche Sprünge oder Katastrophen oder abrupte Risse oder sonst was eintreten im Leben. Man will das allmählich. Also viele in der Politik wollen auch klein, mit kleinen Schritten allmählich was verändern. Aber Tatsache ist, zum dialektischen Prozess, der sich in der Natur, in der Gesellschaft abspielt, gehören Sprünge, gehören Brüche, also abruptes Umschlagen. Also das ist beispielsweise, man kann immer wieder den Vergleich sagen, so der Zustand einer Gesellschaft, in Frankreich ist im Moment ziemlich am Brodeln, das wird hier nur nicht so mitgeteilt, aber das scheint so ein Prozess zu sein, wo sich ziemlich viel Dampf aufbaut. Nehmen wir mal ein Herd, Herdplatte ist auf 12 gestellt, ein Wassertopf drauf und das Ding fängt an warm zu werden. Jetzt ein Skeptiker wird sagen, jetzt guck mal, 40 Grad, da tut sich nichts, 50 Grad tut sich nichts, also wird sich die nächsten 500 Grad auch nichts tun. Aber irgendwie kommt da mehr Dampf, mehr Druck, mehr Hitze und so, das Wasser wird immer wärmer, dann bilden sich Bläschen und irgendwann kommt der Punkt, wo dann Wasser zu Dampf wird. Das ist praktisch Umschlagen von Quantität in Qualität. Also wenige Grad Celsius reichen aus, um das Wasser in einen anderen Aggregatzustand versetzen. Also Wasser zu Dampf, das ist so ein klassisches Beispiel. Für uns ist zum Beispiel wichtig, wenn wir die Gesellschaft analysieren, dass wir auch uns die Frage stellen, wann kann die Gesellschaft, weil im Moment schreit alles danach weltweit, wann ist die Gesellschaft an dem Siedepunkt angelangt, wo die Menschen aufbegehren, wo sie sich nicht mehr so niederhalten lassen, wo sie auf die Straße gehen, wo sie kollektiv andere Formen von Leben aufbauen. Das ist praktisch für uns immer die spannende Frage, inwieweit kann man vielleicht sowas ein Stück weit auch vorhersehen? Wir sind keine Propheten, die mit mathematischer Genauigkeit oder astronomischer Genauigkeit sagen können, wann die nächste Sonnen- oder Mondfinsternis ist oder sowas. Aber wir können schon gesellschaftliche Entwicklungen mit Anwendung dieser Methoden auch ein bisschen voraussagen. Wir können sagen, wir steuern durch die Krise des Kapitalismus die immer schlechter werdenden Lebensbedingungen, die Not, Elend und so, wir steuern auf eine tiefe Krise zu, die sich in irgendwie explosiver Form auch auswirken wird. Also Umschlagen von Quantität in Qualität. Das gilt auch am anderen Ende der Skala, wenn Wasser zu Eis wird. Also wenn Wasser immer kälter wird und irgendwie sagt man, da ändert sich nichts, plötzlich ist das Ding Eis, dehnt sich aus und sprengt die Flasche, was drin ist beispielsweise. Und so gibt es Tausende von Beispielen aus der Wissenschaft, aus der Gesellschaft, aus dem Alltagsleben, wo man sagt, ein klein wenig von Quantität, Quantität heißt Menge, Quantität ist immer Menge, kann nur ein klein wenig mehr oder weniger, Quantität kann eine ganz andere Qualität auslösen. Qualität heißt nicht Güte, sondern Qualität heißt im Grunde Beschaffenheit. So wie das im Beispiel Dampf, Wasser, Eis ausgedrückt wird. Könnt ihr euch überlegen, auch aus dem persönlichen Leben irgendwann, auch im persönlichen Zusammenleben gibt es dann auch manchmal solche Katastrophen, wo dann Quantität in Qualität überspringt und wo einem alles, ja, wo dann alles zu spät ist und so. Könnt ihr so viele Beispiele im Grund heranführen. Dann, das andere ist das Gesetz von der Einheit und dem Kampf der Gegensätze. Wirklich auch so ein wichtiges Gesetz der Dialektik. Da kann man sagen, wir finden bei genauer Betrachtung hier nochmal ein Zitat von Engels, dass die beiden Pole eines Gegensatzes, wie positiv oder negativ, ebenso untrennbar voneinander wie im Gegensatz sind und dass sie trotz aller Gegensätzlichkeit sich gegenseitig durchdringen. Ebenso, dass Ursache und Wirkung Vorstellungen sind, die nur in der Anwendung auf den einzelnen Fall als solche Gültigkeit haben, dass sie aber, so wie wir den einzelnen Fall in seinem allgemeinen Zusammenhang mit dem Weltganzen betrachten, zusammengehen, sich auflösen in der Anschauung der universellen Wechselwirkung, wo Ursachen und Wirkung fortwährend ihre Stellung wechseln, das, was jetzt oder hier Wirkung, dort oder dann Ursache wird, und umgekehrt. Also, das heißt, wir haben es immer mit entgegengesetzten Polen zu tun, die sich gegenseitig abstoßen, aber die sich auch gegenseitig brauchen und bedingen. Also, vielleicht mal das eine. Wir in unserem Leben, unser menschliches Dasein, unser Leben, wir sind praktisch, leben in dem Spannungsverhältnis zwischen Geburt und Tod. Das sind so einschneidende Momente in unserem Leben. Und wir tragen viel noch von der Geburt mit uns rum, aber wir werden dann also im Laufe der Jahre und Jahrzehnte werden dann auch vom kommenden Tod irgendwann mal gezeichnet. Das heißt, dieses Spannungsverhältnis wirkt in uns beides. Also das eine ist ohne das andere nicht vorstellbar, dass man immer sieht, zwei Pole, die wie Nord- und Südpol, die sich gegenseitig bedingen, die sich auch gegenseitig abstoßen. Das Leben besteht daraus, dass ein Wesen in jedem Augenblick dasselbe und doch ein anderes ist. Die Bewegung ist ein Widerspruch, in dem ein Körper in einem und demselben Zeitmoment an einem Ort und zugleich an einem anderen Ort, am selben Ort und nicht an ihm ist. Das ist praktisch so, dass man sich auch das im Denken angewöhnt und dass man auch sagt, eine Sache, es gibt keine ewige Wahrheit. Also eine Aussage, die heute wahr ist, kann unter anderen Umständen unwahr und falsch sein. Also auch, dass man sich da Flexibilität im Denken angewöhnt. Und dann ist das nächste wichtige Gesetz die Frage, das Gesetz von der Negation der Negation. Und jetzt Negation kennen wir aus der Mathematik. Negation ist doch, wenn man also vorne Zahlen Minus setzt, dann hat man Negation und Minus mal Minus gibt Plus. Also Negation der Negation ist praktisch wieder Aufhebung der Negation und dann haben wir wieder Minus mal Minus gibt Plus, dann haben wir wieder einen Ausgangspunkt erreicht. Das ist nach dem Gesetz der formalen Mathematik. Aber in der Dialektik bedeutet Negation der Negation etwas mehr als nur negieren und dann wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren, weil das ja auch unvereinbar wäre mit diesen ganzen Gesetzen, dass alles im Fluss ist, dass alles ein ständiger Prozess ist. Engels charakterisierte Negation der Negation als ein äußerst allgemeines und eben deswegen äußerst weitwirkendes und wichtiges Entwicklungsgesetz der Natur, der Geschichte und des Denkens, ein Gesetz, das in der Tier- und Pflanzenwelt, in der Geologie, Mathematik, in der Geschichte, Philosophie zur Geltung kommt. Also, Negation heißt in dem Sinne nicht bloße Aufhebung, Verneinung, Aufhebung oder wie man sagen kann, sondern Negation ist auch nicht nur Stornieren, Negation heißt eine Stufe wird überwunden und wieder negiert, aber wir kommen dann nicht mehr auf den gleichen Ebenen an, sondern da gibt es so auch das Beispiel einer Spirale. Wenn man was negiert, das heißt, wenn man wieder so zweimal die Wendung gemacht hat, ist man um 380 Grad wieder gedreht, aber man ist vielleicht nicht mehr auf dem Niveau, sondern auf einem höheren Niveau. Kann auch ein tieferes Niveau sein. Also dieses plastische Bild der Spirale taugt da vielleicht was. Also beispielsweise, man nimmt ein Korn wird gepflanzt im Boden, daraus entsteht eine Pflanze. Die Pflanze trägt dann wieder Früchte mit Körnern und die Körner schaffen dann wieder neue Pflanzen. So ein Prozess der Negation, kann man sagen, alles beim Alten geblieben. Wir sind wieder da, wo wir waren, aber wir wissen zum Beispiel in der Natur, dass eben auch Pflanzen sich weiterentwickeln, dass es auch sowas gibt wie Mutationen. Oder sonstige Abweichungen. Es ist nicht alles dasselbe, was dann wiederkommt in der nächsten oder übernächsten Generation. Und das gilt auch für alle anderen Bereiche, wo man sagt, irgendein Phänomen wiederholt sich. Also wenn irgendeine Erscheinung in der Geschichte sich wiederholt, ist es nicht haargenau dasselbe, was vorher war. Also sagen wir, die Demokratie der Weimarer Republik in den 20ern fand ihre Negation in der faschistischen Diktatur. Darauf folgte wieder die bürgerliche Demokratie der Bundesrepublik. Das war aber auch in gewisser Weise gleiche, aber zwar auch in gewisser Weise hat es wieder andere Merkmale, andere Umstände. Also kann man nicht sagen, das war haargenau wieder von vorher. Also alles ändert sich und entwickelt sich weiter. Alles geht durch Widersprüche. Und Widersprüche sind nichts, was, wovor wir uns schützen müssen, sondern Widersprüche, auch denen wir ständig ausgesetzt sind, denen müssen wir uns offensiv stellen und dürfen nicht davor jetzt uns verstecken oder irgendwie denken, das müssen wir aus dem Leben ausschließen. Also jemand, der versucht, Widersprüche aus allem auszuschließen, der landet auf dem Holzweg. So, das waren jetzt so ein paar, sagen wir, Grundvorstellungen von dialektischem Materialismus. Und ich habe damit schon gesagt, das sind einfach Dinge, Methoden, die wir uns angewöhnen müssen bei der Untersuchung jetzt der Gesellschaft und unserer konkreten Lebenslage und so. Und das kann einem auch wirklich helfen, Dinge, Probleme oder Krisen, die man durchmacht, im persönlichen, aber eben auch im großen politischen Bereich, besser zu verstehen und besser zu überwinden. Also der Marxismus stützt sich ja, ist ja nicht nur irgendwie eine Heilslehre, die irgendjemand erfunden hat, um die Welt zu verbessern, sondern stützt sich ja auch auf die ganzen Erkenntnisse, wie wir hier auch sehen in der Geschichte. Dialektik und Materialismus stützt sich auch auf die Erkenntnisse von früheren Generationen, früheren Gesellschaften und so. Entwickelt die weiter, nicht nur nachplappern, sondern weiterentwickeln. Und das große Verdienst von Marx und Engels war eben, diesen alten Materialismus und diese Dialektik zusammenzubringen und daraus praktisch eine harmonische Einheit zu machen. Jetzt der Marxismus sagt, wie ich schon einleitend erklärte, nicht, dass irgendwas mit der naturhistorischen Notwendigkeit einer Schweizer Uhr an einem bestimmten Moment geschehen muss und so, sondern er sagt, dass es natürlich auch in der Geschichte sowas gibt wie Zufall und Notwendigkeit. Also vielleicht nochmal den Begriff, Zufall und Notwendigkeit. Also weil ihr habt alle in der Schule sicher bewusst oder mehr oder weniger bewusst oder mehr oder weniger mit Freude den Geschichtsunterricht gehört und habt da auch allerlei Märchen oder Darstellungen gehört, wie sie es uns immer klar machen, weshalb bestimmte Katastrophen in der Geschichte passiert sind. Oder weshalb also die negativen Eigenschaften von bestimmten Menschen entscheidend waren, um die Geschichte so oder so jetzt zu bringen. Also man könnte sagen, Hitler war eben der Dämon. Wenn Hitlers Mutter abgetrieben hätte, hätten wir keinen Faschismus gehabt. Das ist natürlich Blödsinn. Also die Rolle des Individuums ist wichtig in der Geschichte, aber die Rolle des Individuums kann sich nicht über den Kontext stellen, also über die materiellen Interessen. Und die Möglichkeiten eines Umschlagens in eine andere Qualität, da sind dann persönliche Eigenschaften von Persönlichkeiten wichtig, aber nur dann. Und sonst, es gab viele, die auch träumten, irgendwie so groß zu werden wie bestimmte andere Staatsmänner, die es aber nie im Leben schaffen. Das sind immer nur konkrete materielle auch Kontexte und Nährböden, die wichtig sind. Also Zufall und Notwendigkeit. Es war ja nicht allzu lange her der 100. Jahrestag des Ersten Weltkriegs und da wurde ja auch in meinen Schulbüchern, so habe ich es jedenfalls noch gelernt, wurde gesagt, ja, der eine Typ, der den serbischen Thronfolger ermordet hat, der ist schuld am Ersten Weltkrieg. Jetzt wenn die in Sarajevo, jetzt könnte man sagen, wenn der Attentäter daneben geschossen hätte oder wenn er nicht geboren wäre oder wenn er irgendwie eine andere Karriere eingeschlagen hätte, wäre dann der Erste Weltkrieg nicht gekommen, ist natürlich Quatsch. Also weil die materiellen Interessen der kapitalistischen, imperialistischen Mächte am Ersten Weltkrieg, die waren gegeben, die Widersprüche waren so scharf, dass man die Notwendigkeit einer gewaltsamen Explosion in Form des Krieges war gegeben und es war nur dann der Zufall dieser individuellen Tat, der halt dann, sagen wir, als Katalysator, es gibt ja in der Chemie den Begriff Katalysator, der so gewirkt hat, der halt diesen Prozess dann beschleunigt hat. Aber wenn es das nicht gewesen wäre, dann wäre es irgendein anderer Grund gewesen, um den Krieg auszulösen. Also, das heißt, Zufall und Notwendigkeit muss man immer im richtigen Zusammenhang verstehen. Alles Bestehende existiert aus Notwendigkeit, doch gleichermaßen ist alles Bestehende zum Untergang, zur Veränderung verurteilt. Was notwendig war, ist es später und anderswo nicht mehr. Alles erzeugt sein Gegenteil, welches dazu bestimmt ist, es zu bezwingen und zu negieren. Das gilt für einzelne Lebewesen wie auch für ganze Gesellschaften. Und dann nochmal, um jetzt diese ganzen Erkenntnisse auf, was ja unsere Aufgabe ist, mit Hilfe dieses philosophischen Werkzeugs die Gesellschaft zu verstehen und zu verändern. Zentrale Aussage des Marxismus, eine Gesellschaftsform, ich glaube, Kritik der politischen Ökonomie steht es drin, eine Gesellschaftsform geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue, höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer betrachtet wird sich stets finden, dass die Aufgabe selbst nur entspringt, wenn die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden sind oder wenigstens im Prozess ihres Werdens begriffen sind. Kurz mal, aber das nächste Wochenthema, Sklavenhaltertum war eine notwendige Etappe in der Geschichte der Menschheit, weil dann praktisch, wie ich gerade so brachte, die alten Griechen freigestellt waren von der notwendigen Arbeit, wichtige Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse entwickeln konnten, auf die wir uns heute stützen. Insofern war das historisch notwendig, damit wird aber keineswegs diese Sklaverei und dieses Elend gerechtfertigt. Wir müssen aber nur jetzt cool betrachten, historisch, was hat uns welthistorisch weitergebracht. Genauso wie der Kapitalismus revolutionär war, das sagen ja auch Marx und Engels im Kommunistischen Manifest, die Entwicklung der Bourgeoisie, der Produktivkräfte, der modernen Industrie, des Weltmarkts, hat die Welt weitergebracht, hat die materielle Grundlage geschaffen für eine spätere sozialistische, klassenlose Gesellschaft, wo wir mit relativ geringer Arbeitszeit eigentlich ein gutes Leben führen können. Die Produktivkräfte sind so weit, sind schon überreif. Der Kapitalismus ist überreif für seinen Sturz. Der Kapitalismus hat deutlich Produktivkräfte entwickelt, aber stützt sich auf Privateigentum an Produktionsmitteln und Nationalstaat. Und Privateigentum und Nationalstaat sind jetzt zum Hindernis für die Entwicklung der Produktivkräfte geworden. Und versuchen sie auch dauernd so Freihandelsabkommen durchzuziehen, aber natürlich auf bürgerlich-kapitalistischer Basis heißt, ist es Horror ohne Ende, weil sie dann alle unsere Errungenschaften mit diesem TTIP und diesem ganzen Zeug wieder kaputt machen. Also der Marxismus ist nicht fatalistisch. Wir können nicht sagen, wie es ausgeht. Wir können nur sagen, der Klassenkampf, der ist reale Tatsache heute, mal unterschwellig, mal ganz offen, wie jetzt in Frankreich, wie in Griechenland, wie in anderen Ländern. Wer sich letzten Endes da durchsetzt, das hängt von lebendigen Kräften ab. Das ist nicht irgendwo vorgegeben, nicht Gott gegeben, sondern es hängt von lebendigen Kräften ab. Das hängt auch davon ab, ob jetzt im Lager der arbeitenden Klasse auch entsprechend die Philosophien, ob man sich ideologisch darauf vorbereitet, auf diese kommenden Auseinandersetzungen. Und insofern will ich hier mal einen Punkt machen. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr gelangweilt und hoffe, dass es jetzt auch ein bisschen Grundlage bietet für eine spannende Diskussion. Also danke für die Aufmerksamkeit.